In mehreren Zweigen der Volkswirtschaft der TVRK sind ununterbrochen große Erfolge im 200-Tage-Kampf zu erleben. Im Bereich Elektroenergie wuchs die Stromerzeugung im Vergleich mit derselben Zeit im Vorjahr auf 136%. Die Angehörigen des Jugendstoßtrupps des Kohlenbergwerkes Fean im Vereinigten Kohlenbergwerk im Gebiet Bukzang erfüllten durch kollektive Neuertaten die Volkswirtschaftspläne für 2 Jahre und das Kohlenbergwerk Myung-hak im Vereinigten Kohlenbergwerk im Gebiet Dukzang steigerte die Kohlenproduktion im Vergleich mit der gleichen Zeit des Vorjahres 1,7-fach. Die Lokomotivenführer der Eisenbahnverwaltung Pyongyang übererfüllen im 200-Tage-Kampf ihre täglichen Transportpläne. Und der Betrieb für Transport über Rohrleitung Songpyong im Vereinigten Eisenhüttenwerk Kimzig erfüllen jeden Tag den Eisenkonzentrattransportplan mit 107%. Die Schuhfabrik Sinuzu stellt durch enge Verbindung von Wissenschaft und Produktion die schönen qualitätsgerechten Schuhe in größeren Mengen her.